Professor und Doktor Shin Dong-jiang, Lehrer der Hochschule für Fischereiwesen Nampo und der verdiente Journalist des Zeitungsverlages Kang Won, Zhong Chun-mo, begingen ihren 80. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schickte Shin Dong-jiang, der sein ganzes Leben der Bildungsarbeit für Nachkommenschaft gewidmet hat, und Zhong Chun-mo, der die zahlreichen Artikel geschrieben und mit seiner aktiven Vortrags- und Propagandatätigkeit die Parteimitglieder und die Werktätigen zur Durchsetzung der Parteipolitik aufgerüttelt hat, Geburtstagstafeln.